Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Wie sind es? Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Wiesent S. Thank you. Heimspiel. Preconceived ideas, liberate yourself, but hear me, I can't free you. It's only down to you. Dein DJ set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Wiesent S. Heimspiel. We'll be right back.

Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Wiesent S. I want us to escape.